Ja, die dritte Stunde hat begonnen, der Sendung zu den IKEA-Plänen, und ich wollte jetzt noch ein bisschen auf die Umgebung von der großen Bergstraße eingehen. Das sind ja einige Sachen auch am Start, die ohne Beteiligung der Bevölkerung geplant wurden und durchgeführt werden sollen. Es ist zum Teil ein anderer Planungsvorgang vorgesehen, speziell bei dem Grünentzug, der geplant ist in der Gegend, die etwas, ja, was ist denn die, östlich, also mehr von der Großen Bergstraße aus Richtung St. Pauli, zwischen Große Bergstraße und St. Pauli, für manche vielleicht gar nicht so einsehbar, aber tatsächlich ist dort ein größeres Gelände, das parkähnliche Strukturen hat. Ein Teil davon wurde schon bebaut durch das Festlandbad, das neu entstanden ist im letzten Jahr. Und dazu vielleicht ein paar Informationen zu den Planungen, die für die Fernwärmetrasse dort vorgesehen sind. Da gebe ich das Wort, glaube ich, mal an Michael Sauer weiter. Ja, zur Fernwärmetrasse. Bevor ich darauf eingehe, wollte ich noch mal kurz auf das zurückliegende Runde noch mal kommen, weil das geht mir noch immer im Kopf rum mit dem Vortrag von Uli mit Think Global, Act Local. Ich denke, man kann das, wenn man das ganz allgemein politisch sagen will, kann es bei Verkehrspolitik oder bei solcher Planung wie mit IKEA, kann es doch eigentlich nur darum gehen, dass alle Verkehrspolitiker sagen, es ist ein Unding, wenn man innerstädtische große Flächen belegen will mit Einkaufsmeilen oder so, darf es nicht darum gehen, noch zusätzlichen Verkehr in innerstädtische Bereiche zu ziehen. Alleine das, finde ich, reicht schon aus als Grund zu sagen, also eine Ansiedlung von IKEA oder ähnlich großen Einkaufssachen, das ist, sollte man auf keinen Fall befürworten, weil das auf jeden Fall zu einem Verkehrsinfarkt kommt. Jetzt zur Fernwärmetrasse. Dazu muss man vielleicht kurz ausholen. Es geht darum, dass eine Fernwärmeleitung gebaut wird vom neu zu bauenden Kraftwerk in Moorburg bis zum Haferweg, der liegt in Altona Nord. Und bei der Fernwärmetrasse geht es darum, dass also Wasser mit einer Temperatur von 137 Grad in hochkomprimierter Form durch eine Leitung mit einem Durchmesser von 80 bis 1,50 Meter transportiert wird, um dann in die ganzen Fernwärmeleitungen, wo 400.000 Hamburger Haushalte, glaube ich, mit bedient werden und öffentliche Gebäude mit Wärme, die sollen transportiert werden von Moorburg zum Haferweg. Zum Haferweg deswegen, weil dort bislang die Übergabestelle ist für die Fernwärme, die aus dem Kraftwerk Wedel ins Hamburger Fernwärmenetz eingespeist wird. Das ist der Grund eigentlich dafür, also die Tatsache, dass es diesen Haferweg als Übergabestation gibt, ist der Grund dafür, dass man jetzt diese Fernwärmetrasse vom Kraftwerk Moorburg dahin bauen will. Und das hat zur Folge, dass im Grünzug in Altona, dieser Grünzug ist ja in den 50er Jahren entstanden, beim Neuaufbau von Altona Altstadt, und dort sollen dann bis zu 400 Bäume abgerissen werden, mindestens. Und dieser Park ist dann für eine ganze Anzahl von Jahren nicht mehr sinnvoll zu nutzen für die Bevölkerung. Auf den Flächen, auch wo die Fernwärmetrasse dann unmittelbar durchläuft, können auch keine neuen Bäume gepflanzt werden, sondern nur in gewissem Abstand zu der dann neu bestehenden Trasse. Und um auf die Planung zu kommen, die Planung ist komplett ohne irgendeine öffentliche Beteiligung gemacht worden. Und zwar von der federführenden Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt. Und diese Behörde hat halt eine allgemeine Plangenehmigung erlassen, dieses Jahr im Ende Juni, mit der Konsequenz, dass jetzt bis zum Jahre 2014 diese Fernwärmetrasse gebaut wird. Und zwar wird ein großer Tunnel unter der Elbe durchgezogen. Dann am Elbhang hoch wird diese mit einer Schildvortriebsmaschine weiter bis zur Luise-Schröder-Straße dann diese Fernwärmetrasse gelegt und dann nicht zwar nicht oberirdisch, aber in einem Schacht, der ungefähr 6 bis 8 Meter tief ist, wird dann die Trasse bis zum Haferweg gebaut. Das heißt also, es wird über mehrere Jahre ständige Baumaßnahmen geben, die auch zu großen Verkehrsproblemen im Stadtteil führen wird. Und da ist vielleicht auch eine kleine Überschneidung dann da, wenn die Fernwärmetrasse gebaut wird, ist auch die Zuführung des Verkehrs zu IKEA, zumindest aus dem Hamburger Osten, kaum noch vorstellbar, weil die Luise-Schröder-Straße für Jahre nicht sinnvoll befahrbar sein wird, ne? Solange zumindest diese Fernwärmetrasse gebaut wird und die Fläche dann wieder versiegelt ist. Ja, das vielleicht in Kurzform. Erstmal dazu. Image der Unternehmen aus Schweden, diese einstmals vorbildliche offene Gesellschaft, und dann schaut man sich die Konzerne wie IKEA und eben auch wie Vattenfall an, wie sich die Herrschaften dann im Ausland aufführen. Ja. Dabei nochmal der Hinweis auf die Webseite, da sind auch Links drauf, wie gerade zu dem, die über die Pläne in Altona, den Grünzug zu umzugraben, sich gestalten. Die Webseite nochmal www.keinikeainaltona.de. Ja, vielleicht darf ich noch ergänzen, dann, dass zu diesem Thema Fernwärmetrasse am nächsten Samstag zur gleichen Zeit, also ab 16 Uhr oder ab 15 Uhr wahrscheinlich eine Fahrraddemo geplant ist, die die gesamte Fläche oder den gesamten Bereich, wo die Fernwärmetrasse dann laufen wird oder konzipiert ist, abfährt und an einzelnen zentralen Punkten dann auch Kundgebungen dazu geben wird. Und da sind alle Hörer ganz herzlich eingeladen, sich daran zu beteiligen. Die Fernwärmetrasse ist ja auch wiederum nur ein Punkt von der Bebauung in dem Gebiet, weil nämlich eine andere Sache ist diese Grünzugbebauung, die da kommt, und zwar nach den Plänen auch wieder, sind wir wie wir bei den Scheißgrünen, nämlich da hat auch einer, der an der entscheidenden Stelle sitzt, so einen Plan entworfen, der so eine Bebauung vom Hafen bis zur S-Bahn-Holzenstraße vorsieht und dann halt irgendwie so ein, wo die Parks, zum Beispiel der Walter-Möller-Park, mit Gebäuden bebaut werden sollen, wo dann irgendwie auch natürlich kein sozialer Wohnungsbau, sondern eher Eigentumswohnungen reinkommt und das auch so im Sinne von der Aufwertung vom Viertel und ja. Ja, also bei dem Begriff Grüne komme ich nochmal wieder drauf zurück, auf die Zwischennutzung, was mir also immer noch sehr durch den Kopf geht. Ich möchte also und auch unser Thema, IKEA ganz besonders, also wo das natürlich alles hineinspielt, Grünzug, Holzenstraße ist alles in unserem nächsten Umfeld. Aber ich denke mal, man muss sich auch mal klar machen, das Frappant-Gebäude gehört Immotrading Real Estate. Hypo Real Estate. Ne? Die verkaufen an IKEA. Wir sind keine Zwischennutzer, sondern das Gebäude steht seit 20 Jahren leer. Durch die Notsituation, dass wir nämlich unsere Räume verlassen mussten, waren wir darauf angewiesen, uns umzusehen und zahlen jetzt richtig Miete. Also für Räume, die kein Mensch, glaube ich, normal in irgendeiner Form für sich in Anspruch nehmen würde. Wir zahlen also richtig Miete. Wir sind also nicht Zwischennutzer für etwas, sondern es ist wirklich so, dass die noch einen Gewinn erzielen, bevor dieses Gebäude weiterverkauft wird. Ich denke mal, diese Art der Betrachtungsweise nach der Diskussion, die wir mit den Grünen hatten, ist, glaube ich, notwendig, um sich dessen mal bewusst zu sein, dass wir das Gebäude so beleben, aber alles selbst herstellen, damit es funktioniert. Also das nochmal ganz deutlich zu unserem Frappant-Gebäude. Und wer sich das gerne angucken möchte, ist herzlich eingeladen, heute Abend zu unserer zweiten Ausstellungseröffnung zu kommen. Es werden 20 Künstler und Freischaffende aus dem Gebäude ausstellen, aus verschiedenen Bereichen, und zwar in unserer Galerie im 7. Stock. Dafür geht man auf die Rückseite des Gebäudes, also die andere Seite vom Hafenklang Exil. Dann geht man die Rampen hoch aufs Parkdeck, zweite Rampe hoch aufs zweite Parkdeck, immer der weißen Markierung folgen, und dann haben wir einen lustigen Abend miteinander, wo es viel zu sehen gibt. Und man kann sich weiterhin informieren auf unserem Blog www.frappant.org. Und da wir jetzt gerade bei der Situation rundum sind, können wir noch kurz eingehen auf die Situation in St. Pauli. Ist ja nicht weit, circa 800 Meter entfernt von Große Bergstraße in St. Pauli im südlichen Teil, hinter der Hafenstraße, also gelegen ist ja das Bernhard-Nocht-Quartier. Und vielleicht kannst du gerade da weitermachen. Du kennst dich ja ganz gut aus, weil du da auch arbeitest. So viel kann ich dazu nicht sagen. Ich bin nicht komplett involviert darin. Auf jeden Fall ist ein großer Glasbüro- und Wohnkomplex geplant, der sich nennt Bernhard-Nocht-Quartier. Da geht es darum, die ganze Gebäudereihe, die zwischen Bernhard-Nocht-Straße und Erichstraße liegt, einzureißen. Und alles, was da momentan ist, also von der Kogge bis fast an die Ecke, Davidstraße, Bernhard-Nocht-Straße, soll also platt gemacht werden, um da diesen Glaskomplex hinzusetzen. Da geht es aber, soweit ich weiß, von Immobilienhainen aus und weniger von der Stadt selbst. Aber dazu sollte man sich beim Bernhard-Nocht-Quartier direkt informieren. Das kann man auch im Internet finden. Ja, die Adresse von dem Bernhard-Nocht-Quartier in Seite ist auch auf der Webseite, die ich vorher angekündigt habe, www.keinikea.altona.de zu finden. Da gab es ja auch schon eine amüsante und sehr interessante Demonstration Mitte Juni, die Stadt gehört allen, die dort stattgefunden hat und verschiedene Stationen gemacht hat an Orten, wo sich gerade eine Veränderung anbahnt und wo es eben eine Planung gibt, das Stadtviertel in der momentan gängigen Art und Weise aufzuwerten oder das zu versuchen. Und da konnte man ganz interessante Sachen erfahren, was zum Beispiel im Schulterblatt geplant ist, im Centro Soziale, dessen Vertreter wahrscheinlich bald hier im Studio sein wird. Und ja, dazu kann man sich also sehr gut informieren mittlerweile. Was noch ausstehen würde, wäre vielleicht eine Vernetzung von den ganzen Initiativen, dass das stadtweit auch ein bisschen mehr Gewicht bekommt innerhalb der Diskussionen, die mit den Parteien stattfinden. Beziehungsweise es finden kaum Diskussionen mit den Parteien statt, die halten sich eigentlich immer sehr bedeckt, beziehungsweise blocken das ab oder suchen auf jeden Fall keine Diskussion mit den Beteiligten oder den Anwohnern. Das konnte man auch sehr gut beobachten, als wir bei dem Sonderausschuss waren. Der öffentliche Teil war gekennzeichnet durch wenig Information, und als es dann interessant wurde, wurde man vor die Tür gebeten als öffentlicher Besucher und konnte sich dann auf den Zaun draußen stellen, um durchs Fenster die Pläne von IKEA zu sehen. Ja, ich denke, angesichts dieser verschiedenen Orte, diese verschiedenen Brennpunkte, die du jetzt alle aufgezählt hast, hat die Stadt irgendwie kein Interesse, dass eigene Organisationen selbst verwaltet ihre Ziele verfolgen. Also sich organisieren und ihre Form von Idee, Kunst im sozialen Bereich zu realisieren. Und da muss man sich natürlich fragen, was steht eigentlich dahinter? Kulturhauptstadt Hamburg. Es gibt eine Kreativagentur, es gibt Zerbischen, es gibt eigentlich gut geordnet. Also ich war bei einer Sitzung, wo dann den Künstlern eigentlich vermittelt wurde, dass wir doch mal uns ein bisschen gut gecoacht mit diesen Themen auseinandersetzen sollten. Also ich glaube nicht, dass angedacht ist oder bei irgendjemand überhaupt, dass wir selbst verwaltet uns weiter vertreten. Und das ist natürlich fatal, weil das gerade das zerstört, wo wir im Beginn sind, sowas herzustellen. Und das ist natürlich machbar, indem man einen Standort IKEA vertritt, Centro Soziale nicht möglich macht, Grünentzug. dann diese anderen Orte wie Gängeviertel und alle gehen nach Wilhelmsburg. Also das müsste man dann vielleicht nochmal in einem anderen Thema, also im anderen Zusammenhang neu beleuchten. Aber ich denke mal, das ist die Grundstruktur, die wir hier, der wir gerade begegnen. Vor allem ist es auch Grundbedingung einer Demokratie, dass Leute sich verantwortlich fühlen und auch die Möglichkeit haben, ihre Ziele zu verwirklichen, auf die Art und Weise zu arbeiten und zu schaffen und zu leben, wie sie es für richtig halten oder wie es in bestimmten Stadtteilen passiert. In dem Augenblick, wo man diese Möglichkeit nicht mehr hat und die Verantwortung abgeben muss und die Planung und die Struktur und die Organisation, wird man passiv im Gehirn. Und das kann nicht zuträglich sein für eine funktionierende Demokratie. Und momentan ist es ja in der Schanze in St. Pauli und in Altona also flächendeckend so, dass alle Bereiche, in denen kulturell oder Kleingewerbe oder Kunst oder auch soziale Freiräume sich entwickelt haben, dass denen die Lebensgrundlage entzogen wird. Vielleicht dazu nochmal die kleine Geschichte des Wir sind woanders. Wir sind woanders ist ein Veranstaltungsformat, das seit 2006 von zwischen 25 und 40 freien Kunstorten und Kunstinitiativen veranstaltet wird. 2006 war es nur ein Symposium, 2007 war es ein europäisches Kunstfestival in den einzelnen Räumen. 2008 haben wir ein bisschen Pause gemacht, 2009 haben wir uns jetzt entschlossen zu verreisen, aus genannten Gründen, dass es in Hamburg doch sehr schwer ist, demokratische Strukturen im Kultursektor auch gegenüber der Stadt zu vertreten und dafür auch gefördert zu werden. Im Gegenteil, die Förderungen werden immer weiter eingeschränkt. Wer sich das mal angucken will, der gehe bitte auf www.wirsindwoanders.de. Und wir sind woanders als Blinzelbar, fahren in die böhmischen Dörfer, obwohl wir sie in Hamburg auch schon zu finden haben. Also böhmische Dörfer als Konfrontation mit der Tatsache, dass man etwas sagt, etwas verständlich macht, etwas vertritt und mit der Tatsache konfrontiert wird, es wird nicht verstanden. Es sind böhmische Dörfer, in die man formuliert und die das Gegenüber, in dem Fall die Politik oder auch die die Kulturveranstaltungsverantwortlichen reagieren darauf, als würde man in einer fremden Sprache sprechen. Jetzt nochmal gleich Musik, diesmal wieder Ornette Coleman Quartett mit Don Cherry und Red Mitchell sowie Shirley Mann, und zwar das Stück Mind in Time. Ja, wir gehen weiter in der Sendung zu den IKEA-Plänen und sind über die IKEA-Pläne in der Großenbergstraße gelangt, in den Grünentzug, in das Bernhard-Nocht-Quartier. Bernstorffstraße ist am 22.08. ein Straßenfest. Dort werden auch Stände von der Initiative Kein IKEA in Altona.de sein. Und es wird den folgenden, also heute war ein Flugblattstand in der Großen Bergstraße auf der Straße, wo Flugblätter verteilt wurden und Diskussionen waren. Das wird jedes Wochenende sein, immer von 11 bis 14 Uhr am Samstag zu den Marktzeiten, ein bisschen später, wenn man eingekauft hat, kann man sich dort einfinden und mitdiskutieren oder auch neue Informationen bekommen. Es gibt eine Webseite www.keinikea.altona.de, die sich innerhalb von 5 Tagen erstaunlicherweise schnell gefüllt hat, auch mit einem Vorschlag, wo IKEA denn vielleicht doch hin könnte, wenn sie unbedingt in die Innenstadt Hamburgs wollen, zum Beispiel in die Hafen City. Das wäre doch ein wunderbarer Standort mit guter Verkehrsanbindung, Blick für die Freunde der maritimen Umgebung auf die Elbe und auf das andere Ufer der Elbe, und gäbe dann vielleicht sogar die Möglichkeit für die Nutzer der Queen Mary, sich nochmal schnell mit IKEA-Möbeln einzudecken und die mit auf ihre Kreuzfahrt zu nehmen. Das wäre also auch ein Vorschlag, den wir von unserer Seite, nicht dass immer der Vorwurf kommt, wir sind nur dagegen. Wir haben auch gute andere Vorschläge, die eigentlich zur gütlichen Einigung aller Beteiligten beitragen würden. Wir hatten vorher schon drüber gesprochen, über Alternativen, Alternativkonzepte. Gleich wird ein Vertreter vom Centro Sociale dazu was sagen. Auf den warten wir noch, der kommt aber gleich ins Studio. Und wir hatten vorher schon darauf hingewiesen, dass es Pläne gibt und die auch schon weitergediehen sind, das Frappant-Gebäude über eine Genossenschaft zu übernehmen. Dazu gibt es auch ganz realistische Berechnungen, die Michael Sauer da angestellt hat, für die Kosten, die auf eine Genossenschaft dazukäme, wenn sie das Gebäude, das Frappant-Gebäude, was ja noch nicht gerade klein ist, übernehmen würde. Ja, vielleicht kann man das mit den Zahlen ein bisschen kürzer fassen. Also die Idee ist ursprünglich entstanden im Zusammenhang mit Lebendiges Altona, also so in den, sag ich mal so, mit dem Rückblick in den als Nachwirkung der Planungswerkstatt Große Bergstraße. Und zwar war die Idee ursprünglich die, dass beide Gebäude, sowohl das Frappant als auch das Forum, zwischengenutzt wird von Künstlern, von anderen Initiativen auch noch, und dass die bis zum 350. Geburtstag von Altona Zeit haben, das ist im Jahre 2014, Zeit bekommen, um diese beiden Gebäude oder diese beiden Komplexe zu entwickeln und ihre Pläne dann zum 350. Jahrestag der Stadtgründung von Altona vorstellen. Und in dem Zusammenhang habe ich dann auch meine Berechnungen angestellt als ehemaliger Bankkaufmann und Mensch, der sich mit Hypotheken ein bisschen auskennt. War die Idee dann zu gucken, wie ist sowas überhaupt finanzierbar, und das ist durchaus finanzierbar, haben auch viele Fachleute inzwischen konstatiert, dass sowas möglich ist, und das würde darauf hinauslaufen in einer Zwischennutzung, dass man bei einem Quadratmeterpreis von 3 € bis 3,50 € und einem festen Personalstamm, der dann auch sinnvoll bezahlt wird, diese Gebäude zwischennutzen kann und entwickeln kann und dann sich einen Kopf dazu machen kann, wie dann die weitere Nutzung, wenn das Sanierungsgebiet aufgehoben wird, wie dann eine sinnvolle weitere Nutzung möglich wird und unter welchen Rahmenbedingungen das stattzufinden hat. Also nochmal so als Zahl, 3,50 € ist durchaus ein realistischer Preis, um so etwas zu machen und auch dauerhaft machen zu können, wenn man nicht den Schwerpunkt darauf legt, ganz schnell ganz viel Geld verdienen zu wollen. dann sind doch auf einmal ganz andere Projekte und Möglichkeiten da, so etwas zu finanzieren. Naja, aber erstmal muss man ja eine Summe haben, um überhaupt sich dieses Gebäude dann anzueignen. Ja. Das, denke ich, ist also, ja vielleicht das unser Hauptproblem. Das kann man ja nochmal dazu sagen. Also die beiden Gebäude liegen in einem, oder dieses Gebäude, über das wir heute geredet haben, liegen ja im Sanierungsgebiet. In einem Sanierungsgebiet hat die Kommune, und das ist in dem Falle die Freie und Hansestadt Hamburg, die Möglichkeit, ihr Vorkaufsrecht wahrzunehmen. Das heißt, diese Gebäude zu übernehmen, also zu erwerben, und die Idee der Genossenschaft geht darauf hinaus, die Freie und Hansestadt übernimmt dieses Gebäude im Auftrag der Genossenschaft, überträgt das Eigentum an die Genossenschaft und bürgt für die Finanzierung, die für den Ankauf notwendig ist, und daraus ergibt sich dieser Preis von 3,50 €, ne, um also den Schuldendienst dann zu machen. Und für die Stadt Hamburg wäre es eigentlich, sage ich mal so etwas salopp, ein Nullsummenspiel, weil das ist dann nur eine Frage der Reputation, ob die Stadt Hamburg sich vorstellen kann, so ein Projekt dadurch zu fördern, dass sie sagt, falls es scheitert, sitzen wir dann zwar auf dem Grundstück, aber haben das halt im eigenen Eigentum. Das ist also, dann gehe ich nicht weiter aufwendig. Und das wäre ja weniger Geld als die Miete, die wir momentan bezahlen, als Zwischennutzer. Für ein Gebäude, das der Hypo Real Estate gehört und so in diesem Zusammenhang ja eigentlich sowieso schon dem Steuerzahler. Und gäbe es denn auch die Möglichkeit, wenn die Stadt hat ja ziemlich, wir haben ja schon Anträge gestellt, dass sie das Vorkaufsrecht wahrnimmt, gäbe es die Möglichkeit, wenn wir das selber kaufen würden, also angesichts dessen, dass Abriss ziemlich viel Geld kostet, dann ist eine Summe, glaube ich, von 1 Million eigentlich für uns Künstler angedacht im Kulturforum, die wir ja nicht beanspruchen an dem Ort, sondern könnte man ja uns dann auch dafür zur Verfügung stellen, dass wir irgendwie mit einer Grundsumme von uns aus überlegen könnten, wir erwerben das. Denn ich denke, wenn wir jetzt so viel uns ins Zeug legen mit Bürgerbegehren und verhindern tatsächlich IKEA, und IKEA dermaßen utopisch ist, dass ich kaum glaube, dass das irgendeiner wirklich ernst meint, gibt es eigentlich schon andere Investoren, die Schlange stehen, das dann wirklich so günstig zu übernehmen, dass uns schwindelig wird. Also ich meine, diese Option könnte ich mir angesichts dieser Machenschaften auch noch vorstellen. Das kann man natürlich nie ausschließen, Judith, dass denke ich schon, dass das auch nicht unrealistisch ist, dass also auch andere Investoren da durchaus ein Interesse daran haben, weil die Große Bergstraße ja eine sehr zentrale Lage eigentlich ist und auch eine sehr attraktive Lage eigentlich ist. Und vielleicht gibt es ein paar Hinweise dafür, dass sowas auch durchaus realistisch ist, weil es gibt ja in diesem Gebiet noch einen weiteren Verein, der nennt sich Vitalisierung der Neuen und Großen Bergstraße, wo die großen umliegenden Grundbesitzer, also sprich Pirelli und Bruns und auch natürlich die Hamburger Sparkasse und der Betreiber des Mercado, das ist ja Pirelli im Wesentlichen, aber auch andere große Investoren wie der Otto-Versand diesen Verein betreiben und bislang, also bis Ende 2008, das ökonomische Quartiersmanagement finanziert haben durch einen Vereinsbeitrag von jeweils 4.000 €, den sie einmal im Jahr bezahlen. Dann Normalsterbliche können also in diesem Verein eigentlich gar nicht mit aktiv werden. Und aus dem Umfeld ist durchaus vorstellbar, dass dort auch dann sich jemand dann sozusagen breitschlagen lässt, da zu investieren. Ne? Aber ich hoffe, dass das auch bei Politikern allmählich mal dann klarer wird, dass es Sinn macht, wenn man langfristig eine sinnvolle Entwicklung in einem Stadtteil haben will, dass man dann mit den Akteuren vor Ort zusammenarbeiten muss und nicht darauf immer schielt, dass bestimmte Investorengruppen ganz schnell ganz viel Geld verdienen. Naja, es gab bisher keine Transparenz. Man weiß nicht, was uns bevorsteht. Wir können ganz neugierig gucken, was unsere Aktionen jetzt eigentlich bewirken, ob das überhaupt irgendwas auf den Weg bringt. Das kann ja auch noch sein, dass das alles abgeschmettert wird. Und wer denn da sonst noch so sein Interesse bekundet. Mhm. Und man kann die Vision nochmal insoweit definieren für alle, die sich das nicht vorstellen können, was in dem Gebäude so noch passieren kann zu dem, was da jetzt sowieso schon passiert. Man kann also unten da, wo wir die Schaufensterflächen haben, die Halle dahinter auch öffnen und könnte da einen Markt reinholen oder vielleicht auch Einzelhandel. Und in die Ecke ran könnte das Hafenklang-Exil wieder einziehen oder vielleicht eine ähnliche Gruppierung, die Veranstaltungen und Konzerte betreibt. Also im ersten Stock einen Kinderladen. Wir haben noch eine lange Warteliste von Künstlern, Architekten, aus allen Richtungen Leute, die da sofort aktiv werden würden. Also das. Ja, da wir jetzt gerade bei den Aktivitäten sind, passt es ganz gut, dass Jonas vom Centro Sociale hier ins Studio gekommen ist. Und er kann uns vielleicht, ich denke, das wird sowieso einige interessieren, den aktuellen Stand der Auseinandersetzung um dann das Fortbetreiben und das Weiterentwickeln des Centro Sociale Auskunft geben. Erstmal hallo. Hallo. Also vielleicht erst zu mir noch kurz. Ich bin selber im Centro gar nicht wirklich aktiv oder so. Ich bin jetzt eher da so ein bisschen reingerutscht und mache mit vielen anderen Leuten Unterstützungsarbeit, weil wir einfach gesagt haben, dass dieser Ort da zwischen dem Karo und dem Schatzenviertel einfach wichtig ist, dass das weiterhin ein unkommerzieller Ort bleibt, der für alle möglichen Leute zugänglich ist und eben nicht in Hände von, weiß ich nicht, einer kommerziellen GmbH gelangt oder einfach ja irgendwas anderes daraus wird. Und zum aktuellen Stand, zum Centro ist ja so, das Centro ist jetzt seit Juni 2008 in diesen Räumen da in der Sternstraße 2, direkt neben dem Knust. Und der Mietvertrag, der bisher existierte, läuft Ende des Jahres aus und ist jetzt dann so gelaufen, dass die Stadt in Form der Steg einen Wettbewerb um diese Räumlichkeiten eröffnet hat. Und dieser Wettbewerb sieht so aus, dass sich da hätte jeder bewerben können drum, um einen Ort, der dann weiterhin, also es ist irgendwie ausgeschrieben, eigentlich von der Ausschreibung her, ich kenne es jetzt nicht die Worte genau, aber es soll also ein unkommerzieller Ort dort entstehen, also eigentlich das, was bisher da drin ist. Und um diesen Ort beworben haben sich unter anderem, also hatte sich Alsterdorf, die inzwischen die Bewerbung zurückgezogen haben zugunsten des Centros, und weiterhin im Rennen sind neben dem Centro noch das Haus 73 mit der Pferdeschall Kultur GmbH, die ja hier in Hamburg einen Club nach dem anderen inzwischen eröffnen, und zum anderen ein Beschäftigungsträger, der sich Arinet nennt, der Menschen mit psychischen Erkrankungen versucht, wieder ins Berufsleben einzugliedern. Das sind die zwei anderen Bewerber, und es ist wohl so, dass diese Jury, die darüber entscheidet, am 11. September tagen wird, und da soll dann, also wird vielleicht dann schon zu diesem Zeitpunkt eine Entscheidung gefällt werden, also in 4 Wochen schon, und wir haben gesagt, dass wir diese Zeit jetzt noch nutzen wollen für eben Unterstützungskampagne fürs Centro. Und wie kann man euch unterstützen? Wie sind die Möglichkeiten jetzt für nicht Mitglieder der Genossenschaft, die in Gründung ist? Ein wichtiger Punkt wäre zum Beispiel, Genosse zu werden. Okay. Das ist noch jederzeit möglich, und ein Genossenschaftsanteil kostet 100 Euro und man kann bis zu 100 Anteilen auch zeichnen, hat aber immer dann natürlich nur eine Stimme in dieser Genossenschaft. Das ist ein wichtiger Punkt, den wir auch gerade nochmal versuchen anzustreben, also dass Leute in die Genossenschaft eintreten, weil wir davon ausgehen, dass, also oder andersrum, dass die Pferdeschall Kultur GmbH argumentiert ganz stark damit, dass dem Centro zum einen die personellen Ressourcen und zum anderen die finanziellen Ressourcen ausgehen werden, und gerade mit einer starken Genossenschaft wollen wir einem zeigen, dass es Quatsch ist, was die Pferdeschall Kultur GmbH dort versucht zu verbreiten. Zum anderen haben wir so ein paar kleinere Geschichten angeleiert. Es gibt so eine Referenzschreibenkampagne, in dem wir Nachbarn, Initiativen, Gewerbetreibende angeschrieben haben, die bitten, das Projekt Centro Soziale mit einem eigenen Unterstützungsschreiben zu unterstützen eben. Und das läuft einfach noch. Das ist jetzt, wird bis zum 21. August, haben wir uns als Datum gesetzt, laufen. Wir wollen dann mit diesen Schreiben, die wir dann einsammeln, die sollen dann dem Bezirk auch nochmal vorgelegt werden, damit er eben sieht, wie stark das Centro verankert ist im Viertel. Und dann gibt es noch als dritten Teil irgendwie, also oder ja, also noch so eine Kampagne Daumen hoch fürs Centro nennt sich das. Wir sind durchs Viertel gelaufen und fotografieren eben vor allen Dingen jetzt auch Gewerbetreibende mit so einem überdimensionalen Daumen in der Hand und sie selber nochmal den Daumen hochhalten und machen Bilder mit denen, wo sie dann eben zeigen, dass sie den Daumen fürs Centro hochhalten. Und dann wird es noch zwei Sachen geben, die gerade in Planung sind. Wir gedenken, eine Demonstration zu veranstalten oder eine Parade genau genommen, eher im Stil des Euro May Days für das Centro nochmal zu veranstalten. Das ist aber alles noch in Planung und genauso ein Konzert, das wir im Knust machen werden. Da steht auch noch nicht so viel bis auf, also doch steht schon relativ viel. Es wird jetzt die Tage veröffentlicht werden, aber wahrscheinlich wird es am 4. September stattfinden, aber die Bands kann ich noch nicht definitiv sagen. Vielleicht nochmal grundsätzlich was zu diesen Genossenschaften. Es gibt etliche solche Projekte in Hamburg, auch schon, auch in Altona. Unter anderem, wer sich ein bisschen bei den freien Kunstorten und Initiativen auskennt, kennt vielleicht von ganz früher noch das Künstlerhaus Weidenallee. Auch dort mussten die Leute sich eine neue Bleibe suchen, nachdem das Haus verkauft wurde und umgenutzt wurde, sind dann in eine alte Friseurschule gezogen in der Arnoldstraße in Altona, haben das mit viel Eigenleistung umgebaut, saniert. Dieses Gebäude gehörte der Steg und kaum waren sie fertig mit Sanieren, sah das Ding natürlich ganz hübsch aus. Man konnte das jetzt gut zu Geld machen. Das heißt, nach knapp 3 Jahren sollten sie wieder dort rausgehen. Die Künstler haben sich gewehrt, haben eine Genossenschaft gegründet, wurden diskreditiert von Anfang an. Ach, das würden sie doch alles nicht hinkriegen und dann kriegt ja eh nichts auf die Reihe. Das Ergebnis ist, es gibt diese Genossenschaft, das Haus gehört denen jetzt. Das heißt, diese Dinge funktionieren sehr wohl. Sie funktionieren eben außerhalb des Gestaltungswillens, diesen berühmten Gestaltungswillens einzelner Politiker, was natürlich dann ein bisschen zu Neid führt. Ach, die Menschen können auch denken, aber es klappt. Also werdet Genosse, egal bei wem, werdet Genosse, wenn ihr sowas hört, freie Projekte, freie Hausgemeinschaften, die Teile des Stadtteils oder der Stadtteile erhalten wollen. Okay, wir machen jetzt dann nochmal weiter mit Musik und zwar diesmal wieder Ornette Coleman mit dem ja zu bedenkenden Titel Tomorrow is a Question. Thank you. Im Vorfeld von der Sendung habe ich mit Silvia Necker gesprochen. Silvia Necker ist Architekturhistorikerin, also Historikerin mit Schwerpunkt auf Architektur, und sie hat sich in ihrer Magisterarbeit sehr detailliert mit den Planungen, die im und nach dem Zweiten Weltkrieg gemacht wurden, für Altona befasst. Die letzte Frage, ich habe jetzt leider keine andere Antworten von ihr eingespielt heute in der Sendung, weil wir in so einer lebendigen Diskussion waren. Die letzte Frage, die ich an Sie gestellt habe, war eben, welche Perspektiven sie sieht für das Frappant, und daraus möchte ich jetzt Ihre Antwort vorspielen. Das war falsch. Also meine persönliche Variante wäre tatsächlich, ich würde das furchtbar gerne erhalten. Es ist nicht unbedingt notwendig, glaube ich, dass man damit Denkmalschutz operieren muss, aber ich glaube schon, als Historikerin liegt mir natürlich am Herzen, dass bestimmte Zeiten und Zeitschichten dokumentiert sind, und ich glaube schon, dass man auch aus diesem Gebäude noch eine Menge rausholen könnte. Und eigentlich ist diese Art der Zwischennutzung, so wie sie jetzt stattfindet, ja auch eine erste kleiner aufscheinende Perspektive, dass sich 150 Künstler da drin versammeln und sagen, gut, wir versuchen daraus was anderes zu machen. Was ich problematisch finde, ist eben, dass man, oder was ich glaube, was man absolut gleichzeitig vorantreiben müsste, ist eben tatsächlich, das in so einen historischen Kontext einzubetten. Also, dass man sich eigentlich bewusst ist, in welcher Tradition man sich befindet, woher kommt so ein Frappant. Das fällt eben nicht vom Himmel, sondern das ist Kind seiner Zeit. Und das würde ich mir wünschen, sozusagen, dass es, wenn es um die Diskussion geht, was macht man mit diesem Frappant, dass Politiker eben nicht nur die wirtschaftspolitische Karte ziehen und es darum geht, kriegen wir dieses lebenswerte Altona, wie das die Behörde für Stadt und Stadtentwicklung und Umwelt genannt hat, in Gang, sondern dass es auch eben um die Gedanken geht, woher kommt dieser Stadtteil, wie hat er sich entwickelt, und dass sich vor allen Dingen die wiederfinden, die dort auch wohnen. Und die kommen für meine Begriffe in den Konzepten, die es bisher gibt, gar nicht vor. Die Altona an sich als diejenigen, die dort in die Bäckerei gehen wollen, die ein Brötchen morgens kaufen wollen, die mal einen Kaffee trinken wollen und die eine Zeitung kaufen und alles andere und mal in die Drogerie gehen, die kommen irgendwie komischerweise in sämtlichen Stadtkonzepten überhaupt nicht vor, trotz der Belabelung als lebenswertes Altona. Und das hat sehr viel damit zu tun, dass man sich eigentlich mit diesen Gedanken gar nicht beschäftigen will, sondern dass es eigentlich um immer, deswegen dein Hinweis auf die neoliberalen Konzepte, dass es eigentlich prinzipiell darum geht, wie man daraus einen Gewinn schlagen kann. Soweit die Einschätzung von Silvia Necker, die einigen vielleicht bekannt ist aus der Sendung Klingklong, die am letzten Samstag des Monats immer von circa 19 bis 24 Uhr in dem Zeitraum zu hören ist, über aktuelle und improvisierte Musik. Silvia Necker wird im September und Oktober auch Führungen machen um den Frappant-Komplex herum und da einiges sagen über die Architekturgeschichte dieser Gebäude, und darauf werden wir noch auf der Webseite hinweisen. Einmal unter Frappant, www.frappant.org, und dann unter www.keinikeainaltona.de. Wir sind circa 10 Minuten vor Ende der Sendung angelangt und haben, glaube ich, ziemlich detailliert verschiedene Themen angesprochen, die mit der IKEA-Ansiedlung zu tun haben und auch mit der städtischen Politik, wie sie von der regierenden Seite betrieben wird, die Stadtteile umzuwandeln und eine soziale Verdrängung daraus entstehen wird. Wo die Leute hingehen, ist dann eigentlich kein Thema. Das kann sich dann jeder selber raussuchen. Vielleicht nochmal in der letzten Runde wollen wir ein paar Sachen zusammenfassen und wirklich auch auf eine Perspektive eingehen, die sich ergibt aus den ganzen Überlegungen, die wir heute in der Sendung angestellt haben. Ich gebe das jetzt mal so in die Runde. Ich weiß nicht, wer als erster sich da zu äußern möchte. Das Ich würde gern noch mal kurz auf Sylvia Neckers Äußerung eingehen, weil ich denke, das, was wir so in den letzten 5 Jahren da erarbeitet haben, war mit den Anwohnern. Und wir haben diese Dinge gesammelt, mit verschiedenen Künstlern bearbeitet und thematisiert. Und das haben wir auch ins Rathaus im Bezirk deutlich gemacht. Es wurde auch durch Gespräche mit CDU-Vertretern, SPD und FDP und Grünen in keiner Weise aufgegriffen, dass es so etwas schon vorkommt. Also, dass man das mit einbeziehen kann in die Planung. Und das finde ich sehr bedauerlich. Und mein Wunsch ist, dass doch ein bisschen mehr diese Dinge wahrgenommen werden und wir beachtet werden in diesen Entscheidungen, die jetzt gerade anstehen. Ja. Ja, ich würde auch ganz gerne noch mal sagen, dass ich das sinnvoll finde, wenn weiterhin an dem Thema gearbeitet wird. Das passiert ja auch. Und die Anregung, die Silvia gegeben hat, die teile ich auch, dass also bei solchen Planungen, wie sie jetzt auch jetzt aktuell wieder mit der IKEA-Ansiedlung passieren, dass die Bedürfnisse und Vorstellungen der Menschen, die vor Ort wohnen, viel zu wenig berücksichtigt werden oder eigentlich gar nicht berücksichtigt werden. Und vor allen Dingen auch nicht die Vorstellungen und Pläne, die diejenigen, die so ein Gebäude dann jetzt, wie es ja aktuell auch passiert, nutzen, dass die eigentlich kaum Widerhall finden in der politischen Diskussion. Zumindest ist es schwierig, das immer wieder einzubringen. Das war für mich persönlich auch ein Grund dafür, dass ich selber als Akteur so vor Ort in die Bezirkspolitik eingestiegen bin, weil ich glaube, dass man damit dann eine Möglichkeit hat, intensiver diese Forderungen, die vor Ort dann gestellt werden, auch in die Diskussion einfließen. Wir haben da selber von Lebendiges Altona ja auch eine ganze Menge zu gemacht merken jetzt auch wieder, dass diese Vorstellung, die Bewohner des Stadtteils selber entwickelt haben, dass die eigentlich kaum Niederschlag finden. Und an der Stelle möchte ich auch gerne noch meine Frustration ausdrücken darüber, dass das Vokabular missbraucht wird von Seiten der Politik. Als zum Beispiel die Einladung erging zum Masterplan, zum Zukunftsforum Altona, standen als Themenpunkte auf der Einladung die Stärkung von sozialen Wohnräumen, von Freiräumen, von Grünflächen. Und das ist doch ein Vokabular, das uns allen entspricht. Und gleichzeitig werden aber Prozesse eingeleitet, die genau das Gegenteil von dem bedeuten. Und das finde ich eigentlich eine Frechheit. Und ich finde, es geht bei der Planung, wie sie jetzt ist, nicht darum, einen Stadtteil zu stärken, sondern darum, ihn umzukrempeln, weil es eben langfristig die Vertreibung der Anwohner und der Kleingewerbebetreibenden und uns Künstlern bedeutet. Insofern kann von einer Stärkung des Stadtteils nicht die Rede sein, sondern von einer kompletten Umstrukturierung und Veränderung. Und ich bin dafür, dass Altona ein schönes Kunst- und Kulturzentrum bekommt und dass die Künstler einmal einen Ort bekommen, an dem sie sich auch für längere Zeit niederlassen können und sich entwickeln können und eine Fläche für alle bietet. Vielleicht daran noch im Anschluss. Auch eine positive Wendung, was ja zum Beispiel auch eine Chance, also wo ich gerade eine Chance drin sehe, ist eben diese Auseinandersetzung dann ums Centro, weil diese Verbrandgeschichten oder auch die Sachen, die jetzt gerade in der Bernhard-Nocht-Straße passieren, sind ja hoffentlich zumindest noch ein bisschen längere Auseinandersetzung, also dass man da noch die Chance hat, etwas zu verändern. Beim Centro wird es sich einfach in den nächsten 4 Wochen sozusagen entscheiden. Und wenn da sozusagen mal eine Entscheidung für die Anwohner gefällt wird, also dann sozusagen pro Centro Soziale, wäre das vielleicht ja auch so ein Hoffnungsschimmer für weitere Auseinandersetzungen, die dann anstehen. Ja, das kann eigentlich nur bedeuten, dass sich die einzelnen Initiativen, die teilweise sich direkt aus den Anwohnern gründen, nun auch ein bisschen vernetzen müssen, um den Druck etwas zu erhöhen. Und da gibt es dann auch wieder nochmal und zum wiederholten Male für alle zu später dazugekommenen den Hinweis www.keinikeainaltona.de. Dort findet ihr auch die ganzen Links zum Centro Soziale und zu anderen Initiativen, die mit genau den gleichen Problemen zu kämpfen haben, nämlich dem Übergangenwerden der basisdemokratischen Meinungsbildung. Ja, das war schon fast wie so ein Schlusswort. Jetzt haben wir noch 5 Minuten. Ich denke, Was wir jetzt nicht gemacht haben, ist eine Publikumsbeteiligung, also eine Hörerinnenbeteiligung. Das jetzt zu ankündigen, ist schon fast ein bisschen sarkastisch, aber die Möglichkeit besteht, sich an mich zu wenden oder auf der Mailingliste sich auch über Aktionen zu informieren. Die Mailingliste ist über die Webseite, die Uli gerade angekündigt hat, zu erreichen. Da kann man sich dann irgendwie anmelden und Informationen wird es auch weiter auf der Webseite geben. Wir versuchen immer möglichst aktuell zu sein und alles darauf hinzukriegen, dass die Seite ein Ort wird, in dem man sich sehr gut informieren kann über das aktuelle Geschehen. Mir bleibt jetzt noch auch mich zu bedanken für die Teilnehmenden, die heute bei der Sendung dabei waren. Jonas vom Centro Soziale, Ulrich Mattes, Mitglied im Dachverband Aktuelle Kunst in Hamburg. Claire Kasper, die Künstlerin im Frappant ist, Judith Hamann, die Künstlerin im Frappant ist und mit mir zusammen die Blinzelbar betreibt und Michael Sauer, der als Bezirksabgeordneter auch unseren Einzug in das Frappant mit unterstützt hat und ja, das Wetter ist ganz schön, man kann sich auch draußen aufhalten und vielleicht das Radio da mitnehmen und die folgenden Sendungen hören, die ich gleich einlegen werde. Das sind nämlich Wiederholungssendungen vom Mittwoch. Die liefen am Mittwoch, den 13. August von 21 bis 22 Uhr. Einmal Le Journal du Jazz und danach lief Multiplication de l'Amusement. In diesem Sinne wird es gleich weitergehen hier auf FSK. Die nächsten 2 Stunden, das weitere Programm von FSK ist zu finden unter der Webadresse www.fsk-hh.org. Da kann man auch den Realtime, also den Livestream anhören, falls man weiter weg ist von Hamburg und die leider noch nicht so kräftige Sendeleistung des FSK-Senders nicht ausreicht, das Radio in die Lage zu versetzen, das aktuelle Programm zu hören. Ich verabschiede mich erstmal hier von meinen Gästen und von meinen Hörerinnen und wie gesagt, es geht gleich weiter um 17 Uhr mit Le Journal du Jazz und danach um 18 Uhr mit Multiplication de l'Amusement. Tschüss und einen schönen Tag noch. Zunächst aber noch ein Stück von San Ra, nämlich der Titel, auch sehr bedeutungsvoll, I'll Wait For You, ein längerer Track, der wahrscheinlich nicht mehr ausreichen wird, den aber ich kurz anspiele, wenn es... I'll wait for you. I'll wait for you. Where human feet and never try. Never try. I'll wait for you. I'll wait for you. I'll wait for you. I'll wait for you. Where human eyes, human eyes, have never seen. Never seen. I'll build a world. Build a world. An abstract dream. An abstract dream. And I'll wait for you. I'll wait for you. I'll wait for you. Some